Deutschlandfunk Kultur Tonart. Es ist eine der ewigen Fragen in der Kunst und natürlich auch im Pop. Wo verläuft die Grenze zwischen Künstler und Werk? Wo hört das Leben auf? Wo beginnt die Fiktion? Eine Rockmusikerin hat für sich diese Frage eindeutig geklärt. Auf ihren ersten vier Alben hat Sharon van Etten aus New York ein Beziehungstrauma aufgearbeitet. Und nicht selten grenzte da die Selbstreflexion an Selbstzerfleischung. Nun hat sich die 37-jährige New Yorkerin von der Therapie-Couch erhoben und dabei nicht nur neue künstlerische Felder gesucht, sondern auch einen neuen Sound. Morgen erscheint Sharon van Ettens fünftes Album Remind Me Tomorrow. Ob der Befreiungsschlag gelungen ist? Christian Lehner hat Sharon van Etten in Berlin getroffen. Sitting at the bar, I told you everything. Die Songs von Sharon Van Etten sind stets auch Selbstgespräche. Im Eröffnungsstück ihres neuen Albums Remind Me Tomorrow spricht sie zu ihrer neuen Liebe und versichert sich doch selbst, I told you everything, also ich hab dir doch alles erzählt. Es ist die Beschwörung eines Neustarts. Auch musikalisch wirkt dieses Stück wie ein Abschied von der Vergangenheit. Noch einmal hören wir ein Klavier, das sich für den Rest des Albums als tonangebendes Instrument verabschieden wird. Anstelle analoger Instrumente wie Gitarre, Bass und Piano, die bisher den Sound der New Yorkerin prägten, treten künstliche Klänge aus Synthesizer und Computer. The joke right now, like my partner was telling me, is that you're getting to show your fans the part of your record collection that they don't know you have. Da gibt es diesen Running Gag meines Freundes. Er sagt, dass ich den Fans jetzt den Teil meiner Plattensammlung zeige, den sie bisher noch nicht kannten. Bands wie Portishead, die Elektropioniere Suicide oder Nick Cave. Obwohl der Sound manchmal dunkel und bedrohlich wirkt, war die Auseinandersetzung damit irrsinnig befreiend für mich. Musik sei für sie Therapie, sagt Sharon Van Etten. Als sie von einer langjährigen Beziehung floh, in der Missbrauch den Alltag bestimmte, riet ihr eine Therapeutin zur Live-Musik. Die Songschreiberin ist bekannt dafür, sich nach Konzerten stundenlang Zeit zu nehmen für Fans, die Ähnliches durchgemacht haben wie sie. Ihre ersten vier Alben dienten der Traumabewältigung, doch damit ist nun Schluss. I think that's the reason why I went off the road, because performing those songs was so hard for me, because I wasn't that person anymore. I didn't know for sure if I would make another record. Nach der letzten Tour wollte ich mit der Musik aufhören. Es fiel mir zunehmend schwerer, diese Songs zu singen, weil mein Leben ein anderes geworden ist. Davon handelt das neue Album. Wer bin ich jetzt? Ich denke, ich bin so zufrieden und selbstbewusst wie nie zuvor. I'm in a really good place. I feel like the most confident I've ever felt. Gründe für Zuversicht gibt es derzeit genug. Sharon Van Etten wurde vor zwei Jahren Mutter. David Lynch engagierte sie für die Fortsetzung der Fernsehserie Twin Peaks. Und Van Etten erhielt eine Schauspielrolle in der viel beachteten Netflix-Serie The OA. Dementsprechend lebensmutig klingt die erste Single des Albums, ein Song mit dem Titel Comeback Kid. Und doch besucht Van Etten in diesem und anderen Stücken des Albums abermals die Vergangenheit. Doch diese Songs führen nicht in biografische Sackgassen, sie erzählen vielmehr von Momenten des Erwachens und der Loslösung, wie etwa den Teenage-Jahren, ein klassisches Thema in der Popmusik. The context of the song is about returning home and those mixed feelings that you have when you visit your parents. In Comeback Kid geht es um die gemischten Gefühle, die einen überkommen, wenn man das Elternhaus besucht. Mom und Dad sehen dich immer noch als Kind und du kämpfst dagegen an, so wie du es als Teenager getan hast. Der Song bemüht nostalgische Gefühle, die habe ich gegenüber Bruce Springsteen und Patti Smith, weil die auch aus New Jersey stammen. Ich wollte den Song aber nicht wehmütig, sondern trotzig und kämpferisch anlegen, deshalb der aggressive Sound. I wanted it to be dark and aggressive. Come back here. Doch dieser Kampf führt nicht notwendigerweise zum Sieg. Auch die Songs of Remind Me Tomorrow sind keine Heldengeschichte mit Happy End. Sharon Van Etten's Befund über das Menschsein, über das Lieben und Leben im Heute ist ein durchwachsener. Wir überwinden Krisen, finden neue Rollen und doch bleiben unsere Herzen anfällig für den Gefühlsinfarkt. Diese ungeschönte Sicht bewahrt auch dieses Sharon Van Etten Album vor dem Abgleiten in den Befindlichkeitskitsch, wie wir ihn so häufig in der aktuellen Popmusik zu hören bekommen.